enden, happy enden, my little boy. Wie ich mich freu, komm her, du darfst mich küssen. Ich brauch zum glücklich sein, doch nur dich allein bist du einmal mein. Darling, musst du was vom Küssen wissen, my little boy. Ich bleib dir treu, komm her, du darfst mich küssen.